Abschnitt 27 auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 12 – Ein Eskimo-Lager, Teil 1. In der Nähe des nördlich von Puisortok gelegenen Vorgebirge Kap Bille angelangt, vernahmen wir vom Lande her sonderbare Laute, gleichsam ein Gemisch von Menschenstimmen und Hundegeheul. Wir hielten Ausguck und erblickten nun einige dunkle Massen, in denen Bewegung zu sein schien. Und als wir näher hinsahen, zeigte es sich, dass es Menschenschwärme waren, die an den Felsabsätzen hinauf zerstreut waren und lebhaft durcheinander sprachen, gestikulierten und auf uns zeigten, die wir uns ruhig durch das Eis hindurcharbeiteten. Wir entdeckten nun auch mehrere Feldzelte, die an die Felsen lehnten, und bemerkten einen sonderbaren Geruch von Tran oder dergleichen, den der Wind uns vom Lande her entgegentrug. Obwohl es noch nicht Abend war, konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, diese merkwürdigen und unbekannten Menschen zu begrüßen. In demselben Augenblick, als wir die Böte dem Lande zuwandten, steigerte sich der Lärm dort erheblich. Man schrie und rief, man zeigte und eilte zum Strande hinab und auf die Felsklippen, um besser sehen zu können. Sobald wir bei einigen Eisschollen Halt machten, die uns den Weg versperrten, und zu unseren langen Bootshaken von Bambusrohr griffen, um uns einen Weg zu bahnen, kannte der Lärm keine Grenzen mehr. Man schrie und lachte. Dicht am Ufer kamen uns einige Eskimos in ihren Kajaks entgegen. Unter ihnen erkannten wir auch unsere beiden Freunde vom Vormittage. Sie lächelten über das ganze Gesicht und waren äußerst freundlich, indem sie uns mit ihren kleinen Fahrzeugen umkreisten, uns den Weg zu zeigen suchten, den wir ebenso gut allein finden konnten, und über unsere starken, hölzernen Böte staunten, die ruhig dahinglitten, ohne sich durch die Eisstücke beirren zu lassen, die ihre Fellböte zweifelsohne zerschnitten haben würden. Endlich glitten wir an den letzten Eisschollen vorüber, dem Lande zu, wo sich unserem Auge in dem jetzt eintretenden Halbdunkel eine so fantastische Szene darbot, wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Den ganzen Berg hinauf standen lange Reihen von Gruppen, die aus wunderlichen, wilden, zerlumpt aussehenden Menschen, Männern, Frauen und Kindern gebildet wurden, alle ungefähr in derselben Tracht. Sie starrten uns an, zeigten auf uns und stießen dieselben brüllenden Laute aus, die wir am Vormittage gehört hatten. Jetzt klang es geradezu täuschend wie eine große Kuhherde, die um die Wette brüllt, wenn man am Morgen die Stalltür öffnet, um ihnen Futter zu bringen. Unten am Strande erblickten wir eine ganze Anzahl von Männern, die eifrig mit den Armen in der Luft fochten, um uns einen guten Landeplatz zu zeigen. Fußnote: Indem die Eskimos den Ankommenden den Landungsplatz zeigen, ihre Sachen an Land tragen und das Boot auf den Strand ziehen, wie sie es mit uns taten, zeigen sie, dass die Fremden ihnen willkommen sind. Ist dies nicht der Fall, so stehen sie still, ohne sich zu rühren. Vergleiche Mitteilungen aus Grönland, 10. Heft, Kopenhagen, 1888, Seite 171. Ende der Fußnote. Oben auf dem Berge erhoben sich mehrere gelbbraune Feldzelte, während Kajaks, Frauenböte und verschiedene Gegenstände über den Strand zerstreut lagen. Ringsumher auf dem Wasser schwärmten die Kajakmänner, dazwischen die beiden mit uns sechs bemannten Böte und als Staffage der gewaltige Gletscher, das Treibeis und der blutrote Abendhimmel. Wahrlich ein Bild höchst eigener Art. Da herrschte ein Leben und eine Bewegung, die in wohltuendem Widerspruch zu dem öden Schweigen stand, das uns bisher umgeben hatte. Es währte natürlich nicht lange, bis wir an Land gekommen waren, die Böte vertaut hatten und uns von den Heiden umringt sahen, die uns und die Böte erst verwundert betrachteten und uns dann alle mit dem freundlichsten Lächeln begrüßten. Die Sprache der Eskimos hat keinen Ausdruck für »Guten Tag« oder »Willkommen«. Ein freundliches Lächeln ist ihr einziger Bewillkommnungsgruß. Man sprach auf uns ein und rief uns in die Ohren, dass es klang wie das Brodeln eines Kessels. Und doch konnten wir keine Silbe von alledem verstehen. Wir schauten ein wenig um uns. Sie schienen höchst gemütlich zu leben, mitten zwischen Eis und Schnee. Unwillkürlich empfanden wir den Wunsch, länger bei ihnen verweilen zu dürfen. Als wir vor dem größten Zelt stehen blieben, aus dem uns ein gemütlicher Lichtschein entgegendrang, wurden wir sofort durch Zeichen aufgefordert, einzutreten. Wir folgten der Einladung und gelangten durch die äußere Zeltöffnung an einen dünnen, durchsichtigen Vorhang aus Darmhaut. Die eine Ecke derselben wurde zurückgeschlagen, wir mussten die Köpfe der Niedrigkeit halber senken und traten dann in einen gemütlichen Zeltraum ein. Der Anblick und die Atmosphäre, die uns hier entgegendrang, musste, wenigstens auf europäische Augen und Nasen, milde gesprochen, höchst fremdartig wirken. Ich hatte freilich gehört, dass die Eskimos an der Ostküste Grönlands in ihren Hütten nur mit einem Minimum von Kleidern angetan seien, sowie dass in ihren Wohnungen eine wenig angenehme Atmosphäre herrschen sollte. Dass es aber so aussehe und so merkwürdig röche, hatte ich mir denn doch nicht vorgestellt. An dem Geruch allein hatte man schon genug. Es war eine ganz eigentümliche Mischung von den verschiedenartigsten Inkredenzien. Am durchdringendsten war der Trangeruch aus den Tranlampen. Dazu aber kamen noch die verschiedensten Arten von menschlichen Ausdünstungen sowie Dämpfe von stinkenden Flüssigkeiten, die in Gefäßen aufbewahrt wurden. Aus Rücksicht auf den Leser will ich lieber mit der Beschreibung innehalten. Man kann sich jedoch bald daran gewöhnen und die Atmosphäre schließlich ganz angenehm finden. Allen erging es freilich nicht so, und zwei von den Gefährten verschwanden bald aus dem Zelt. Ich selber fand mich verhältnismäßig bald zurecht, wenigstens so weit, dass ich meine Augen gebrauchen und mich in der Wohnung umsehen konnte. Das Erste, was meine Aufmerksamkeit erregte, war die Unmenge nackter Körper, die ich ringsumher im Zelt sitzen, liegen und stehen sah. Sie trugen alle ihr Natit, in Klammern Hausgewand. Dies ist aber so klein, dass ein ungeübtes Auge nicht sonderlich daran hängen bleibt. Es besteht aus einem schmalen Band um die Lenden, das sich besonders bei den Frauen auf das Allergeringste beschränkt. Von falscher Scham war hier nicht viel zu entdecken, und dass die Natürlichkeit, mit der man miteinander verkehrte, uns Europäern, die wir an europäische Sitten gewöhnt waren, ein wenig befremdend erschien, kann wohl nicht Wunder nehmen. Dass sogar einzelne von uns erröteten, als wir sahen, wie ein paar junge Mädchen und junge Burschen gleichzeitig mit uns ins Zelt kamen, sich ganz ungeniert entkleideten, diese Haustracht anlegten und Platz auf der Pritsche nahmen, ist wohl ganz erklärlich, wenn man bedenkt, wie lange wir jetzt ausschließlich mit Männern zwischen Meer und Eis verkehrt hatten. Besonders den Lappen schien dieser Anblick sehr anstößig zu sein. Einen eigentümlichen Eindruck machte es, als eine junge Mutter sich ihrer Kleider entledigte und ohne weitere Umstände auf ihr Lager zu ihrem Kinde kroch, das dort ganz nackend lag, um ihm auf allen Vieren über dem kleinen Wesen gebeugt die Brust zu geben. Es war etwas so rührend Natürliches, so mütterlich Zärtliches in dieser Szene, dass es auf jeden Zuschauer, der nicht von einem verkehrten europäischen Anstandsgefühl befangen war, einen tiefen Eindruck machen musste. Sie lag eine Weile völlig nackend da. Dann schien es ihr ein wenig zu kalt zu werden, denn sie breitete schützend eine Decke aus Seehundsfell, die hübsch mit dem weißen Fell ungeborener junger Seehunde eingefasst war, über sich und das Kind. Allmählich kamen mehr und mehr Menschen ins Zelt, bis es fast ganz gefüllt war. Uns war gleich bei unserem Eintritt ein Platz auf einigen Kisten angewiesen worden, die an dem Darmvorhang an der Vorderseite des Zeltes entlang standen. Dies ist der Platz, den die Gäste einzunehmen pflegen, während die Bewohner des Zeltes auf der langen Pritsche oder der Bank liegen, die sich an der hinteren Wand des Zeltes hinzieht. Sie ist aus Brettern gemacht und so breit, dass man quer darauf liegen kann, während sich die Länge nach der Größe des Zeltes und die Zahl der Bewohner richtet. Sie ist mit mehreren Schichten von Seehundsfellen bedeckt und auf ihr verbringen die Eskimos ihr Leben in den vier Wänden. Hier sitzen sie, die Weiber gern mit gekreuzten Beinen, hier arbeiten sie, hier essen, hier liegen, hier schlafen sie. Die Zelte der Eskimos haben eine ganz eigentümliche Form. Der Zeltpfosten besteht aus einem Holzbock, über den lange Stangen in einem Halbkreis gelegt werden, sodass die Spitzen einander berühren. Über diese wird eine doppelte Schichte von Fellen gebreitet, nach innen zu Haarfelle, deren Haarseite nach innen wendet, und nach außen zu Wasserfelle. Hierzu werden hauptsächlich alte Felle benutzt, die früher zu Frauenböten oder Kajaks gedient haben. Die Zeltöffnung befindet sich unter dem erwähnten Bock, von dem eine Darmhaut herabhängt, die den Vorhang des Zeltes bildet, wie das oben bereits geschrieben ist. In dem Zelt, in welchem wir uns befanden, wohnten vier oder fünf verschiedene Familien. Jede dieser Familien hatte ihren durch einen Pfosten begrenzten Stand auf der Schlafbank, und dort saßen Mann, Frau und Kinder auf einem Minimum von Platz. Ein 4 Fuß breiter Pritschenplatz kann beispielsweise breit genug für einen Mann mit 2 Frauen und 6 Kindern sein. Vor dem Pritschenplatz einer jeden Familie brannte eine Tranlampe mit breiter Flamme. Diese Lampen sind aus Stein gefertigt, haben eine halbrunde Form, sind flach und ausgehöhlt wie eine Schale und ziemlich groß, oft einen ganzen Fuß lang. Der Docht besteht aus trockenem Moos, das flach an die eine Seite der Lampe gelegt und stets mit frischem Speck genährt wird, der bald zu Tran zerschmilzt. Es liegt den Frauen ob, diese Lampen in Ordnung zu halten und mit einem eigens dazu eingerichteten Stäbchen den Docht zu putzen, so dass er nicht qualmt, aber auch nicht zu klein brennt. Über diesen Lampen kochen sie diejenigen Speisen, die sie nicht roh verzehren, in großen Steinkesseln, die von der Zeltdecke herabhängen. Merkwürdigerweise brennen sie keinen Torf, obwohl dies Feuerungsmaterial für sie ohne große Schwierigkeiten zu erlangen ist. In diesem Zelt waren viele Lampen angebracht, über einigen hingen auch große Kochtöpfe und brodelten. Die Lampen brennen Tag und Nacht. Sie sorgen für die Heizung und für die Beleuchtung am Abend und während der Nacht. Die Eskimos schlafen nämlich nicht im Dunkeln wie wir. Auch sorgen sie dafür, sich stets mit einem Aroma von Tran zu umgeben, das auf uns Europäer nicht absolut angenehm wirkt, an das wir uns aber doch sehr bald gewöhnen können. Als wir so in einer Reihe auf diesen Kisten saßen und die fremden Umgebungen betrachteten, machten unsere Wirte Versuche, uns zu unterhalten. Man erklärte uns den Zweck jedes Gegenstandes, den wir betrachteten, teils durch Worte, die wir nicht verstanden, teils durch Mienen und Bewegungen, aus denen wir uns besser vernehmen konnten. Auf diese Weise erfuhren wir, dass einige Holzlatten, die unter dem Zeltdach hingen, zum Trocknen der Kleider bestimmt waren, dass man in den Kesseln Seehundsfleisch kochte, etc., etc. Dann zeigte man uns verschiedene Gegenstände, auf welche die Besitzer sehr stolz waren. Unter anderem öffneten einige alte Frauenzimmer einen Beutel und nahmen ein kleines Stück holländischen Rolltabaks heraus. Ein Mann zeigte uns ein Messer mit einem langen Knochenschaft. Diese beiden Gegenstände waren wohl das Merkwürdigste in dem ganzen Zelt, denn sie wurden mit der größten Ehrfurcht betrachtet. Dann versuchte man, uns die Verwandtschaft der verschiedenen Zeltbewohner untereinander begreiflich zu machen. Ein Mann umarmte ein fettes Frauenzimmer, worauf beide mit höchst zufriedener Miene auf einige jüngere Individuen zeigten, was so viel bedeuten sollte, als dass sie Mann und Frau und diese anderen ihre Kinder seien. Der Mann strich mit der Hand an dem Rücken der Frau herab und kniff sie in ihr Fett, damit wir sehen sollten, wie schön und prächtig sie sei und wie stolz er auf sie war, was sie scheinbar sehr zu schätzen wusste. Merkwürdigerweise schien keiner der Männer in diesem Zelt mehr als eine Frau zu haben. Sonst ist es an der Ostküste von Grönland allgemeine Sitte, dass jedermann, der ein so guter Fänger ist, dass ihm seine Mittel diesen Luxus gestatten, sich 2 Frauen hält, niemals aber mehr. Die Männer sind in der Regel sehr gut gegen ihre Frauen, und man kann sogar sehen, dass Eheleute einander küssen, was freilich nicht auf europäische Art geschieht, sondern indem die Betreffenden die Nasen aneinander reiben. Eheliche Streitigkeiten kommen übrigens auch vor, und da kann es oft böse hergehen. Die Uneinigkeit wird in der Regel dadurch geschlichtet, dass die Frau eine Tracht Prügel oder einen Messerstich in den Arm oder das Bein erhält, worauf das Verhältnis ebenso zärtlich zu sein pflegt wie vorher, besonders wenn die Frau Kinder hat. Zuweilen freilich bekommt auch der Mann bei solchen Gelegenheiten Prügel. So erzählt Holm, dass ein Mann, der 2 Frauen hatte, sich auf eine Prügelei mit der einen einließ und von ihr gehörig durchgebläut wurde. Im Ganzen scheint das beste Verhältnis zwischen allen Bewohnern des Zeltes zu herrschen. Gegen uns war man sehr freundlich, lächelte und lachte und redete ununterbrochen, obwohl man sich längst darüber klar war, dass wir keine Silbe verstanden. Einer der älteren Zeltbewohner, der scheinbar einen hervorragenden Platz einnahm, wahrscheinlich ein Angekok, Fußnote, so bezeichnen die heidnischen Eskimos ihre weisen Männer und Geisterbeschwörer, Ende der Fußnote. Mit einem sehr gewitzten Ausdruck und würdiger Miene machte uns nach großen Anstrengungen durch Zeichen verständlich, dass einige von ihnen aus dem Norden gekommen seien und gen Süden ziehen wollten, während andere aus dem Süden kämen und nach Norden zögen. Sie wären einander zufällig begegnet, und nun kämen wir, und das sei doch höchst amüsant. Nun wollte er aber gern wissen, woher wir kämen, das war weit schlimmer. Wir zeigten über das Meer und das Treibeis hinweg und deuteten, so gut wir es vermochten, an, dass wir Letzteres durchbrochen hätten, dass wir im Süden an das Land gekommen seien und nun gen Norden zögen. Bei diesem Bericht setzten unsere neuen Freunde sehr bedenkliche Mienen auf, und nun wiederholte sich der Chor brüllender Kühe. Sie betrachteten uns wohl kaum als natürliche Menschen. So wurde die Konversation fortgesetzt, und wir unterhielten uns den Umständen nach ganz gut mit ihnen, aber für einen Unbeteiligten würde die Pantomime, die von uns aufgeführt wurde, einen sehr ergötzlichen Anblick abgegeben haben. Ich will nicht gerade behaupten, dass alle die speckglänzenden Gesichter, die uns hier umgaben, sehr reinlich waren. Von Natur hatten ja freilich die meisten eine ziemlich gelbliche oder bräunliche Farbe. Wie viel von der Farbe in diesen auffallend dunklen Gesichtern aber echt war, ist mir nicht ganz klar geworden. In einzelnen Gesichtern, besonders in denen der Kinder, hatte sich der Schmutz so festgesetzt, dass er ganz schwarze Krusten bildete, die an einzelnen Stellen anfingen abzufallen, und hier sah man die echte Hautfarbe hindurchschimmern. Bei den Frauen, besonders den Jungen, die selbstverständlich hier, wie überall, sehr eitel sind, soll das Waschen nicht zu den Seltenheiten gehören. Ja, Holm beschuldigt sie sogar, sehr reinlich zu sein. Ohne mich näher auf diese Wäsche einzulassen, glaube ich, dass es genügt, wenn ich sage, dass sie als Waschwasser Urin verwenden. Derselbe Stoff scheint auch ein sehr beliebtes Parfüm zu sein und wird ebenfalls als Haarwasser benutzt. Das sind Schönheitsmittel, mit denen die Damen sich in jenen Gegenden für die jungen Männer schmücken. Weshalb der Urin sich eines so großen Ansehens bei den Eskimos erfreut, dass er zu verschiedenen Zwecken in Gefäßen aufbewahrt wird, hat wohl seinen Hauptgrund darin, dass er die Fähigkeit besitzt, Fett aufzulösen, besonders wenn er alt wird. Und nur mit Hilfe dieses Mittels ist es ihnen möglich, ihre eingefetteten Gesichter und Hände sowie ihre Kleider zu reinigen, denn Seife hat man hier selbstredend nicht. Aufgrund seiner fettauflösenden Fähigkeit wird auch alter Urin zum Zubereiten von Fellen benutzt. Hat man nichts Besseres zu tun, so gibt es keine beliebtere Beschäftigung, als sich mit den Händen auf dem Kopfe herumzufahren und sich bald hier, bald da in dem wahren Urwald von struppigem, rabenschwarzem Haar zu kraulen. Besonders bei den Männern ist der Haarwuchs sehr üppig und darf in der Regel wild wachsen, ohne beschnitten zu werden. Von Kämmen ist überhaupt keine Rede. Zuweilen werden förmliche Jagden in diesen schwarzen Urwäldern veranstaltet und die Jagdausbeute wird dann gewöhnlich sofort verzehrt. Nach Kapitän Holms Aussage soll es jedoch häufig geschehen, dass der Fang erst zur Besichtigung und Bewunderung herumgeschickt und von jedem Einzelnen, der im Zelte Anwesenden besichtigt wird, worauf man ihn dem Eigentümer zurückgibt, der ihn mit sichtlicher Befriedigung verzehrt. Uns war es leider nicht vergönnt, Zeugen eines so interessanten Schauspiels zu sein. Übrigens scheint es, als ob die meisten Menschen in jenen Gegenden ihre eigenen Koloniebewohner mit sich herumtragen. Als Eigentümlichkeit ist zu erwähnen, dass Flöhe bei den eigentlichen Eskimos gar nicht vorkommen. Dies Ungeziefer können wir Europäer ihnen noch mitbringen, und auf der Westküste von Grönland ist dies auch der Fall gewesen. Dort nennt man die Flöhe europäische Läuse. Es scheint beinahe, als ob die Eskimos bei diesen, ihren Bewohnern, ganz gut gedeihen. Denn erstens gewährt ihnen die Jagd eine kleine Zerstreuung in müßigen Stunden, und dann scheinen ihnen diese Tierchen ganz vorzüglich zu munden, ja, sie werden sogar als Leckerbissen betrachtet. Zuweilen sollen die Eskimos auch besondere Fangapparate für diese Tiere konstruiert haben. Sie bestehen aus Holzstöcken, an denen ein Büschel Hasenwolle befestigt ist und die vom Halse herab zwischen die Kleider und die Haut gesteckt werden, wo sie eine Weile sitzen bleiben. Dass diese Tiere allmählich in diese feine, weiche Wolle hineinkriechen, ist nicht so unwahrscheinlich und man soll auf diese Weise oft einen sehr guten Fang machen können. Nach allem, was ich hier erzählt habe, muss man zu der Anschauung gelangen, dass diese Menschen einen äußerst abstoßenden Eindruck machen. Aber dies ist keineswegs der Fall. Hat man sich erst über ihre eigentümliche äußere Erscheinung hinweggesetzt, beachtet man die Neigung der Hände, bald in die Nase, bald in die Ohren, bald in das Haar zu fahren, nicht mehr? Vergisst man den Schmutz in ihrem Gesicht, wozu, nebenbei bemerkt, wir Teilnehmer an der Expedition allen Grund hatten? Gewöhnt man sich an die Atmosphäre und betrachtet man ihre Wirtschaftsgegenstände nicht allzu genau, so wirken diese Menschen durchaus anziehend. Man befindet sich sehr wohl in ihrer Gesellschaft. Es ist etwas angenehm Berührendes, Natürliches und Echtes in ihrem Tun und Sein. Ob sie hübsch sind, Das ist ja bekanntlich eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, da die Auffassung in dieser Hinsicht eine äußerst verschiedene ist. Wenn wir ein bestimmtes Schönheitsideal, zum Beispiel das Griechische, nehmen, dann ist die Sache bald erledigt. Formen, die nach der Richtung hingehen, findet man an der Ostküste von Grönland wohl kaum. Können wir uns aber ein wenig von dem Schönheitstypus lossagen, den wir von unseren Vorfahren ererbt haben, und anbeten und darüber einig werden, dass schön ist, was uns gefällt, da wird die Frage weit schwieriger zu erledigen sein. Ich glaube, wenn man länger mit diesem Volk zusammengelebt und sich ein wenig an dasselbe gewöhnt hat, wird man einige sowohl schön als auch anziehend finden. Übrigens gibt es auch Gesichter, die selbst nach europäischem Geschmack hübsch genannt werden können. So sah ich zum Beispiel eine Frau, die mich lebhaft an eine gefeierte Schönheit erinnerte, und nicht mir allein fiel diese Ähnlichkeit auf, auch einer der Gefährten, der die betreffende Dame kannte, bemerkte sie. Ich bin fest überzeugt, dass die Herren diese Eskimo-Dame umschwärmen und sie nicht allein im höchsten Grade pikant, sondern auch außergewöhnlich hübsch finden würden, falls sie sich in eleganter Toilette in einem europäischen Salon zeigte. In der Regel sind die Gesichter rund, mit breiten, vorstehenden Backenknochen und besonders bei den Frauen sehr fett. Die Wangen stehen oft vollständig vor und strotzen von Fülle. Die Augen sind dunkel und liegen ein wenig schräg. Die Nase ist flach, zwischen den Augen schmal und nach unten zu breit. Das ganze Gesicht macht oft den Eindruck, als sei es flach gedrückt und in die Breite gegangen. Bei den Frauen und besonders bei den Kindern ist es oft so flach, dass man sehr gut ein Lineal von der einen Wange zu der anderen legen kann, ohne in auffallender Weise mit der Nase in Kollision zu kommen. Ja, bei einigen Kindern bildet die Nase förmlich eine Art von Vertiefung mitten im Gesicht. Daraus wird man ersehen können, dass bei vielen von einer eigentlichen Schönheit nach europäischen Begriffen nicht die Rede sein kann. Aber das ist auch nicht die Art und Weise, auf welche die Eskimos anziehend erscheinen. Es liegt in ihren rundlichen, abgestumpften, fettglänzenden Zügen etwas so Freundliches, Zufriedenes und Gemütliches, dass sie anziehend wirken müssen. Ihre Glieder, sowohl Hände und Füße, sind auffallend klein und wohlgestaltet. Ihre Formen sind im Ganzen rundlich, ebenso ihre Bewegungen. Man stößt sich an nichts Eckigem. Und ebenso ist es mit ihrem Leben. Dem Eskimo sind seine eigenen Frauen die schönsten. Und zwar je fetter, desto schöner. Ich glaube daher kaum, dass die europäischen Schönheiten sich Hoffnung machen können, an der Ostküste Grönlands den Preis zu erringen. Es herrscht dort im Übrigen auch kein Mangel an Damen. Das Haar der Eskimos ist rabenschwarz. Bei den Männern wird es oft mit einer Perlenschnur aus der Stirn gehalten und fällt frei über die Schultern herab. Man hält es für gefährlich, etwas von seinem Haar zu verlieren. Bei Einzelnen, die keine Perlenschnur besitzen, wird es über den Augen oder um den ganzen Kopf herum mit den Kiefern eines Eishais beschnitten. Denn infolge ihres Aberglaubens darf Eisen unter keiner Bedingung mit dem Haar in Berührung kommen. Eigentümlich ist die Sitte, welche erheischt, dass ein Mann, der in seiner Jugend sein Haar beschnitten hat, sein ganzes Leben lang damit fortfahren und dabei viele Formalitäten beobachten muss. Die Frauen binden das Haar am Hinterkopf in einem Knoten auf, der mit einem Stück Fell umwickelt wird und so steif wie möglich vom Kopf abstehen muss. Dies gilt natürlich besonders für die jungen, unvermählten Damen. Und um es zu erreichen, ziehen sie das Haar so stramm aus der Stirn und den Schläfen, dass es zuletzt ausfällt und sie in sehr jungem Alter kahl werden. Ein solcher Kopf ist keineswegs ein schöner Anblick. Aber dann sind sie meistens schon längst verheiratet und versorgt, und da hat es ja keine Not mehr. Für eine Eskimo-Dame, die zur guten Gesellschaft gehört, ist es ebenso notwendig, das Haar aus der Stirn zu ziehen, wie für eine europäische Weltdame, dass sie sich schnürt. Sie sind sich insofern gleich, nur ist die Neigung der Eskimos weit unschuldiger und bedeutend weniger schädlich als die der europäischen Damenwelt. In dem Zelt, in welchem wir uns befanden, hatten die Frauen durchgehend schönere oder richtiger gesagt weniger hässliche Gesichter als die Männer, die freilich auch gut und freundlich aussahen. Sie waren wie gewöhnlich bartlos, mit Ausnahme eines einzigen, der einen kleinen, dünnen, schwarzen Bart über der Oberlippe hatte. Ende von Abschnitt 27, gelesen von Jessi, des Rossler, Oktober 2024.